Erster, er hilft mir und gibt mir Schutz. Zweiter, ich sage dir jetzt die Wahrheit. Es kommen noch drei Könige in Persien. Der vierte König wird sehr reich sein. Er kämpft gegen Griechenland. Dritter, dann kommt ein starker König. Er regiert über ein großes Land. Er tut alles, was er will. Vierter, aber sein Reich geht schnell kaputt. Man teilt es in vier Teile. Seine Kinder bekommen das Reich nicht. Andere Leute regieren dort. Fünfter, der König im Süden wird stark. Aber einer seiner Offiziere wird noch stärker. Dieser Offizier regiert über ein großes Gebiet. Sechster, nach ein paar Jahren machen sie Frieden. Die Tochter vom Südkönig heiratet den Nordkönig. Aber der Frieden hält nicht. Die Frau und ihre Helfer sterben. Siebter, ein Verwandter von ihr wird der neue König. Er greift den Nordkönig an. Er geht in seine Festung und gewinnt. Achter, er nimmt ihre Götter und teure Sachen mit. Er bringt Gold nach Ägypten. Dann lässt er den Nordkönig in Ruhe. Neunter, der Nordkönig greift den Südkönig an. Aber er geht schnell wieder in sein Land zurück. Zehnter, seine Söhne bereiten einen Krieg vor. Sie kommen mit vielen Soldaten wie eine Flut. Sie kämpfen bis zur Festung. Elfter, der Südkönig wird sehr wütend. Er kämpft gegen den Nordkönig. Der Nordkönig hat viele Soldaten, aber er verliert den Kampf. Zwölfter Mann bringt die Soldaten weg. Der Südkönig wird sehr stolz. Er tötet viele tausend Menschen. Aber er bleibt nicht stark. Dreizehnter, der Nordkönig sammelt wieder ein Heer. Es ist größer als das alte Heer. Nach ein paar Jahren greift er wieder an. Vierzehnter, viele Leute kämpfen gegen den Südkönig. Auch böse Leute aus deinem Volk machen mit. Aber sie werden verlieren. Fünfzehnter, der Nordkönig kommt und baut Wälle. Er nimmt eine starke Stadt ein. Die Soldaten aus dem Süden können ihn nicht stoppen. Sechzehnter, der Nordkönig tut, was er will. Niemand kann ihn stoppen. Er bleibt im schönen Land. Er macht viel kaputt. Siebzehnter, er will das ganze Reich kontrollieren. Er macht einen Vertrag mit dem Südkönig. Er gibt ihm seine Tochter zur Frau. Aber der Plan klappt nicht. Achtzehnter, dann greift er Länder am Meer an. Er erobert viele Orte. Aber ein General stoppt ihn. Der General bestraft ihn für seinen Stolz. Neunzehnter, er geht zurück zu seinen eigenen Festungen. Dort fällt er und stirbt. Man sieht ihn nie wieder. Zwanzigster, ein neuer König kommt. Er schickt einen Mann zum Geld sammeln. Nach kurzer Zeit stirbt dieser König. Er stirbt nicht im Krieg. 21. Dann kommt ein schlimmer Mann. Er sollte kein König sein. Er kommt heimlich und lügt alle an. 22. Er besiegt große Armeen. Er macht sie alle kaputt. Auch der Anführer vom Vertrag mit Gott verliert gegen ihn. 23. Er macht Verträge, aber er betrügt die Partner. Er hat nur wenige Leute, aber er wird sehr mächtig. 24. Er greift reiche Gebiete plötzlich an. Er tut Dinge, die seine Väter nicht taten. Er gibt seinen Freunden viel Geld. Er plant Angriffe auf Festungen. 25. Er sammelt Mut und ein großes Heer. Er zieht gegen den Südkönig. Der Südkönig hat auch viele Soldaten. Aber der Südkönig verliert durch böse Pläne. 26. Seine eigenen Freunde machen ihn kaputt. Sein Herr wird besiegt. Viele Soldaten sterben im Krieg. 27. Beide Könige wollen böse Dinge tun. Sie sitzen an einem Tisch und lügen. Aber ihre Pläne klappen nicht. Das Ende kommt erst später. 28. Der Nordkönig geht mit viel Reichtum nach Hause. Er plant Böses gegen den Vertrag mit Gott. Er tut es und geht heim. 29. Später greift er den Süden wieder an. Aber dieses Mal ist es anders als vorher. 30. Schiffe aus dem Westen greifen ihn an. Er bekommt Angst und geht zurück. Er wird wütend auf den Vertrag mit Gott. Er hört auf die Leute, die Gott verlassen. 31. Seine Soldaten machen den Tempel schmutzig. Sie stoppen die täglichen Opfer. Sie stellen dort ein schreckliches Ding auf. 32. Er lügt die Leute an, die den Vertrag mit Gott brechen. Aber die Menschen, die Gott kennen, bleiben stark. Sie tun, was richtig ist. 33. Kluge Menschen helfen dem Volk. Aber sie werden verfolgt. Sie sterben durch Feuer oder Schwert. Manche kommen ins Gefängnis. 34. Wenn sie verlieren, bekommen sie ein wenig Hilfe. Aber viele Leute lügen und machen nur zum Schein mit. 35. Einige kluge Leute sterben. Das macht die anderen Menschen rein und stark. Das dauert bis zur Zeit am Ende. 36. Der König tut, was er will. Er denkt, er ist wichtiger als alle Götter. Er sagt schlimme Dinge gegen den wahren Gott. Er hat Erfolg, bis Gott ihn bestraft. 37. Er achtet nicht auf die Götter seiner Väter. Er liebt keine Götter. Er denkt, er ist größer als alle anderen. 38. Er ehrt nur den Gott der Festungen. Er gibt diesem Gott Gold und Silber. Seine Väter kannten diesen Gott nicht. 39. Er greift Festungen mit Hilfe eines fremden Gottes an. Er gibt seinen Freunden viel Ehre. Er macht sie zu Herrschern über Land. 40. Am Ende kämpft der Südkönig gegen ihn. Der Nordkönig greift mit Wagen und Schiffen an. Er zieht durch viele Länder wie Wasser. 41. Er kommt auch in das schöne Land. Viele Menschen sterben dort. Aber die Leute aus Edom, Moab und Ammon entkommen ihm. 42. Er greift viele Länder an. Auch Ägypten kann nicht entkommen. 43. Er nimmt das Gold und Silber von Ägypten. Die Libyer und Kuschiten müssen mit ihm gehen. 44. Aber Nachrichten aus dem Osten und Norden machen ihm Angst. Er wird sehr wütend. Er will viele Menschen vernichten. 45. Er baut seine Zelte am Meer und am heiligen Berg auf. Dann kommt sein Ende. Niemand wird ihm helfen.